Unsere Sendung heute in Memoriam Paul Engel, der völlig überraschend Ende April im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Engel wurde in Reute in Tirol geboren und ging zum Studium bei Wilhelm Kilmeier und Günther Wjalas an die Hochschule nach München. Die bayerische Landeshauptstadt sollte für viele Jahre zum Lebensmittelpunkt werden. Schon in den 1970er Jahren war Engel selbst Dozent an der Universität. Später unterrichtete er an der Musikschule in Starnberg und übernahm die künstlerische Leitung des Orchesterseminars Eching, das später in die Echinger Symphoniker überging. Parallel dazu kamen Aufträge von großen Klangkörpern und Theatern, wie etwa der Staatsoper München, für die er im Mozartjahr 1991 das Stück An Jupiter schrieb. Thank you. An Jupiter. Wolfgang Sawallisch leitete das Bayerische Staatsorchester zu Paul Engels Komposition zum Mozartjahr 1991. Wir erinnern im Concerto Bavarese heute an den im April dieses Jahres verstorbenen Komponisten Paul Engel, nicht nur mit dem Bayerischen Staatsorchester, auch mit ebenso renommierten bayerischen Klangkörpern wie dem BRSO und den Bamberger Symphonikern arbeitete er zusammen. Von beiden haben wir heute Mitschnitte in der Sendung. Zunächst leitet Sebastian Thewinkel die Bamberger Symphoniker zur Musik für Orgel und großes Orchester Cassiopeia. Thank you. Thank you. Cassiopeia, ein Stück für Orgel und großes Orchester von Paul Engel. Sebastian T. Winkel leitete die Bamberger Symphoniker, Solist war Edgar Krapp. Widerhall, so hat Paul Engel die nächsten Tanzszenen für großes Orchester überschrieben. Thank you. Thank you. Arturo Tamayo leitete beim BRSO Paul Engels Widerhall die Tanzszenen für großes Orchester. Ende April starb Paul Engel, der aus Tirol stammte, in Wiesbaden, wo er seit 2011 zu Hause war. Davor leitete er unter anderem das Echinger Orchesterseminar und lehrte an der Jugendmusikschule in Starnberg. Seit 1987 war Paul Engel als freischaffender Komponist tätig. Anfang der 2000er Jahre entstand mit Christos Canetis, Reinhard Latzko und Alfons Kontarski Calliope's Descent from Olympus, ein Trio für Violine, Cello und Klavier. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

in die Raub, kein Weg zu weit, das Messer fliegt zu schleifen. Heute kommst du mir nicht aus. Die Isar läuft hell und kalt weg lauert Herz. Ich treibe zu dir dein blondes Kalb in meiner Hand. Erzählt der Tod uns weiter. Liebe ich Mikroskop, scheibchenweise, habe ich dich in mir getötet. Laufe, laufe, laufe, laufe, laufe, laufe, laufe, laufe, frei, frei, frei. Bis ich außer Atem bin. Das Wiener Klaviertrio begleitete Annigner Seiler und den Bariton Martin Bruns zu einem Ausschnitt aus dem Liedzyklus »Getäuscht hat sich der Albatros« nach Gedichten von Ursula Haas von Paul Engel. Im heutigen Concerto Bavarese auf Bayern 2 erinnerten wir an den Komponisten, der am 28. April im Alter von 75 Jahren verstorben ist.